Okay, you don't mind if I sit there? Macht sich nichts aus, wenn ich sitze. Is anybody? Well, it's nice to see your faces. Es ist schön, eure Gesichter zu sehen. And I love you all, and I thank you for your love. Und ich liebe euch alle und ich danke euch auch für eure Liebe. Last Tuesday evening, we had an open meeting here. Letzten Dienstagabend hat es hier ein offenes Meeting gegeben, ein Treffen. Between the Facebook group and the CEG leadership. Zwischen der Facebook-Gruppe und der CEG-Leiterschaft. Right here in the chapel. Genau hier in diesem Saal. 128 people attended. Es waren 128 Leute da. The purpose of the meeting was to clarify issues. Und der Zweck war, bestimmte Dinge zu klären. In the hope of coming up with resolutions to the conflict. In der Hoffnung, dass es Lösungen geben möge für diesen Konflikt. The meeting was well constructed and mediated by Tim Smith. Das Treffen, das war gut geleitet und Tim Smith war unser Mediator. But nevertheless, the outcome of the meeting was disappointing to both groups. Aber trotzdem war das Ende dieses Meetings für beide Gruppen enttäuschend. The meeting went a long time, like 4 hours or something. Es hat mindestens 4 Stunden gedauert. It ended at 11 o'clock. Und um 11 Uhr. And I left at 1:30. Und ich bin um 1:30 gegangen. And I had some good conversations between 12 and 1:30. Zwischen 12 und 1:30 hatte ich noch ein paar gute Gespräche. They were really good. Die waren wirklich gut. I learned a few things. Ich habe ein paar Dinge gelernt. I learned that people sometimes that I don't think like me actually love me. Ich habe gelernt, dass Leute, von denen ich gedacht habe, dass sie mich nicht so mögen, mich wirklich lieben. I asked somebody. Ich habe jemanden gefragt. Do you love me? Liebst du mich? And they said, we wouldn't come here if we didn't love you. Und die Person hat geantwortet, wir würden nicht hierher kommen, wenn es nicht so wäre. I learned something, you know? Ich habe etwas gelernt. And I want to thank you for your love. Und ich möchte euch danken für eure Liebe. Even if we are in conflict. Selbst wenn wir im Konflikt sind. Second thing is I also was hearing things that were good. Das zweite ist, dass ich auch Dinge gehört habe, die wirklich gut waren. That are necessary to change in the church. Die notwendig sind, damit sich etwas verändert, die notwendige Veränderung sind. Things that did not come to mind and like, wow, these people have good thoughts. Die mir nicht bewusst waren und wo ich gedacht habe, diese Leute haben wirklich gute Gedanken. We have to do this right away. Und das müssen wir genau jetzt ändern. And I also observed where the devil tends to come in. Und ich habe auch beobachten können, wo der Teufel tendiert hereinzukommen. You know, when we talk to people who are unhappy. Wie wir mit Leuten gesprochen waren, haben die unzufrieden waren. And we sit with them. Und mit ihnen gesessen sind. We kind of not wanting to, and we kind of want to love them and edify them and build them up. Wir wollten sie irgendwie lieben und aufbauen und erheben. But somehow that transfers over to us, and then we start to express their feelings for them. Aber dann haben wir begonnen, unsere Gefühle für sie auszudrücken. And then someone comes in contact with us, and then the feeling transfers and transfers. Und wenn dann jemand mit uns in Kontakt ist, dann werden diese Gefühle transformiert. Until you're in conflict with people that you have no conflict with. Und plötzlich bist du in Konflikt mit Leuten, mit denen du vorher nicht in Konflikt warst. And yeah, I saw that too. Das habe ich auch erlebt. I've also been thinking about you know, a lot of things that have been said. Und ich habe auch nachgedacht über viele Dinge, die gesagt wurden. You know, that I'm not concerned. Dass ich mich nicht kümmere. Yeah, maybe sometimes I'm not concerned. Ja, vielleicht ist das manchmal so, dass ich mich zu wenig kümmere. I mean, you know, I am also by nature a selfish person. Ich bin auch eine selbstsüchtige Person. But it doesn't mean that I'm never concerned. Aber das heißt nicht, dass ich mich nie um etwas kümmere. Maybe I'm selective in what I'm concerned about. Vielleicht bin ich manchmal selektiv darüber, worum ich mich kümmere und worum nicht. Maybe sometimes there's so many concerns that I don't really feel I can take them all into my heart. Vielleicht sind es oft so viele Anliegen, dass ich gar nicht mehr fähig bin, sie mir alle zu Herzen zu nehmen. So maybe that's kind of right. Maybe I'm not so concerned at times. Und vielleicht stimmt das, dass ich deshalb nicht immer so mich kümmere um bestimmte Dinge. I want to say I'm sorry for that. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Because just because your concern is not on my radar screen. Weil nur weil eure Bedürfnisse nicht auf meinem Radarschirm sind. Doesn't mean that it's not a real concern. Heißt das nicht, dass es nicht ein wirkliches Bedürfnis ist? Everything I'm saying now, I have not planned to say. Alles, was ich jetzt sage, habe ich nicht geplant. This is just. Das kommt einfach from my heart. Spontan aus meinem Herzen. Let me see. I don't listen to people. Ich höre nicht auf Menschen. My wife has told me that quite often. Meine Frau hat mir das schon oft gesagt. That I don't listen to her. Dass ich oft nicht zuhöre. So I asked a couple people that are on the leadership team. Und ich habe ein paar Leute gefragt, die im Leiterschaftsteam sind. I said, just tell me straight. Sagt sie mir jetzt direkt heraus. Do I not listen? Höre ich nicht zu? Please, just tell me straight. Bitte sagt mir das einfach. I mean, I think I'm listening, but am I listening? Höre ich wirklich zu? And the answer was. Und die Antwort war. Not always. Nicht immer. Sometimes you just don't listen. Manchmal hörst du nicht wirklich zu. It was kind of strange to me because I think I always listen somehow. Und das war für mich ein bisschen seltsam, weil ich habe eigentlich gedacht, dass ich immer zuhöre. I said, really? I don't listen? Ich habe gesagt, wirklich? Ich höre manchmal nicht zu. No, you don't listen. Nein. Are you sure? Seid ihr sicher? No, I'm sure. Ja, da sind wir sicher. Wow. So if I have not listened to you, I'm really sorry. Also wenn ich dir nicht zugehört habe, dann tut mir das wirklich leid. I guess I don't listen, you know? Ich glaube, dass ich wirklich nicht zuhöre manchmal. To get to Austria, nach Österreich zu kommen, there was a lot of voices that said, don't do it. Mit vielen Stimmen im Hintergrund, die gesagt haben, mach das nicht. To stay in Austria, especially in the early years. Und auch in Österreich zu bleiben, ganz besonders in den ersten there Jahren. Were a lot of people, there were a lot of voices saying, leave. Da waren viele Stimmen, die gesagt haben, vergiss es. When we started the church, there were a lot of voices that said, this cannot be done. Wie wir die Gemeinde gegründet haben, waren viele Stimmen, die gesagt haben, das ist nicht möglich, was du machst. There were missionaries that said to us, what are you doing here? We don't need you. Da waren Missionare hier, die gesagt haben, was machst du eigentlich hier? Wir brauchen dich nicht. There were pastors that said to me, we don't need another church. Auch Pastoren haben gesagt, wir brauchen nicht noch eine Gemeinde. One pastor said, what right do you have to be here? Ein Pastor hat mich sogar gefragt, welches Recht ich eigentlich habe, hier zu sein. Without having asked the Christian community whether we want another church. Wir wollen keine neue Gemeinde haben in unserer christlichen. There's a lot of voices that I've been hearing through the last 25 years. Es waren viele Stimmen, die ich gehört habe in den letzten 25 Jahren. I have learned to block out. Die ich einfach lernen musste auszuschalten, auszublenden. When there was just every reason to leave. There's every reason to leave. Denn es gibt jeden Grund zu gehen. Or to not do something, I block them out. Also ich musste das einfach ausblenden. So maybe on my ears there's just like these two huge filters, you know? Vielleicht gibt's in meinen Ohren jetzt diese großen Filter. I have developed this bad habit. Maybe it's a good habit at times, but it can also be a bad habit. Und ich habe dieses Verhalten entwickelt, das manchmal gut sein kann, aber manchmal auch schlecht. Of just blocking out voices. Einfach Stimmen auszublenden. If I've blocked out your voice, I really want to say I'm sorry. Und wenn ich deine Stimme ausgeblendet habe, möchte ich wirklich sagen, dass es mir leid tut. I'm kind of a sensitive person, so if bin eine sensible Person. I'm introverted. Ich bin introvertiert. I don't like I have to step out of myself every time I step on the stage. Ich muss wirklich jedes Mal aus mir selbst heraussteigen, auch wenn ich auf die Bühne komme. When people approach me with some criticism that's not packaged in a nice way. Und wenn Leute mich kritisieren auf eine Art und Weise, die nicht auf eine nette Art eingepackt ist, I tend to block it out. Dann blende ich das oft einfach aus. It just doesn't even stick. Das bleibt nicht einmal an mir kleben. And I'm sorry about that because it should still stick, you know. Weil eigentlich sollte ich mich damit auseinandersetzen. I'm just really sorry about this whole situation. Diese ganze Situation, die da entstanden ist, tut mir wirklich leid. From the moment I heard about it, von dem Moment an, wo ich davon gehört habe, I went before the Lord. Bin ich vor den Herrn gegangen. And I asked God to give me the grace to forgive everybody. Und habe Gott gebeten, dass er mir die Gnade geben möge, allen zu vergeben. Because somehow I sensed that I needed this. Denn irgendwie habe ich gespürt, dass ich das gebraucht habe. I just sensed, I don't know. I just somehow I need this. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich gespürt, dass ich das gebraucht habe. When I was in Liberia, wie ich in Liberien war, we went to this village Pasagisia. Sind wir durch dieses Dorf Pasagisia gegangen. 4,500 people. Dort sind 4,500 Leute. 7 believers. Und nur 7 Gläubige. The village is full of witch doctors. Und das Dorf ist voll mit solchen Medizinmännern. These people take children and they sacrifice them. They take Leute, children and they sacrifice them. Die Kinder nehmen und sie opfern. They cut it, they take out their body parts, their liver, their kidneys and they put them on altars. Sie nehmen ihre Innereien heraus und sie legen sie auf Altäre. And they throw the bodies in the river. Und den Rest der Körper werfen sie in Flüsse. And as I was there, I was thinking to myself. Und während ich dort war, habe ich nachgedacht. Is my Christian life really, really deep enough to help these people? Ist mein christliches Leben wirklich tief genug, um diesen Menschen zu helfen? What do I know about fighting a witch doctor? Was weiß ich schon wirklich darüber, mit diesen finsteren Mächten zu kämpfen? What do I know about the pain of having a child abducted and sacrificed? Was weiß ich schon über den Schmerz, so ein Kind zu haben, das einfach geopfert wird? So I prayed and I said, God, what do I know about this? Also habe ich gebetet und habe gesagt, Gott, was weiß ich schon? My life is so protected. Mein Leben ist so beschützt. I live in the most beautiful country in the world. Actually. Ich lebe im schönsten Land der Welt. The nicest city in the world. Die schönste Stadt der Welt. So when the situation started. Also als diese Situation begonnen hat. I just said, God, I embrace this for myself. Habe ich gesagt, Gott, ich möchte diese Situation umarmen. Because I really, really need to know you in a deep way. Denn es ist wirklich notwendig, dass ich dich auf noch tiefere Weise kennenlerne. And I'm not angry at people today. Und ich bin nicht zornig auf Menschen. I've lost 8 kilos. Ich habe 8 Kilo verloren. It has to mean something, right? Means something's bothering me, right? I just really want to say that I love you very much. Aber ich möchte euch sagen, dass ich euch alles sehr liebe. I don't want to see another person leave our church. Ich möchte nicht, dass noch eine Person einfach unsere Gemeinde verlässt. I don't want to see a split. Und ich möchte nicht, dass es eine Spaltung gibt. You know, our time is so short. Unsere Zeit ist zu kurz. The devil is just laughing. Und der Teufel lacht. But somehow this was necessary, somehow. Scheint, als ob das irgendwie notwendig wäre. I've learned a lot. Ich habe einiges gelernt. I've learned a lot of things, little things. Viele kleine Dinge. I've used muscles, spiritual muscles that I didn't even know I had. Ich habe geistliche Muskeln erfahren, von denen ich gar nicht gewusst habe, dass ich sie überhaupt habe. That's a muscle. You can move that. Das ist ein Muskel, das kann man bewegen. You can do that. Du kannst das machen. You've never had to do that, but you can actually do this. Du hast es vielleicht vorher nie tun müssen, aber du kannst es. And you start to use muscles and so you really never even realized were there. Und du beginnst Muskeln zu verwenden, von denen du gar nicht gewusst hast, dass du sie hast. I would like to see the situation end today. Ich würde das Ende dieser Situation gerne sehen heute. I've heard the concerns. Ich habe die Bedenken gehört. I have enough emails in my inbox. Und ich habe ganz viele E-Mails bekommen. It's almost up to 900 now. Fast 900. I just can't take any more emails at the moment. Und kann momentan gar nicht mehr bekommen. It's like information overload. Das ist einfach so informationsüberlastet. I can't sleep at night. Ich kann in der Nacht nicht schlafen. Can we just take a break from the conflict for a moment? Können wir einfach eine Pause machen von diesem Konflikt für eine Zeit? Maybe for good and just get to the concerns. Vielleicht zum Guten und uns wirklich um die Anliegen zu verstehen. But slowly, I can't deal with all these concerns at the one moment. Aber langsam, weil ich kann nicht das alles in einem Moment bewältigen. Can we stay away from speculation? Können wir uns zurückhalten, irgendwelche Spekulationen anzustellen? What it would be like if I resign or if there's a new leadership team? Wie es wäre, wenn wir ein neues Leiterschaftsteam hätten? Just like stay away from that. Bitte haltet Abstand von diesen Gedanken, Vorstellungen. This is the house of the Lord. Das ist das Haus des Herrn. What does God want us to be as a church? Was möchte Gott, was wir sind als Gemeinde? If Christ comes back this week, wenn Jesus zurückkäme diese Woche, what are we going to be thinking on the other side? Was werden wir dann denken auf der anderen Seite? I would just like to read something that I had prepared. Ich möchte etwas vorlesen, was ich vorbereitet habe. We the leadership team confess to our poor communication to all of you. Uns dem Leiterschaftsteam tut es wirklich leid, dass wir so wenig kommuniziert haben mit euch. And not having given you enough avenues for feedback. Und dass wir euch nicht genug Möglichkeiten gegeben haben, um Feedback anzubringen. This was not done intentionally. Das war nicht beabsichtigt getan. We want to make the leadership team visible. Wir wollen, dass das Leiterschaftsteam sichtbar wird. So that you can at any time contact one of them. Damit ihr zu jeder Zeit einen von uns kontaktieren könnt. And voice your concerns. Mit all euren Anliegen. They will bring your concerns to a monthly leadership meeting. Und die werden dann eure Anliegen zu einem monatlichen Leiterschaftstreffen bringen. We will pray and consider. Und dort werden wir darüber beten und werden es bedenken. We'll welcome your constructive criticism. Und wir freuen uns über konstruktive Kritik. We'll have church info evenings. Und wir werden auch Gemeinde-Infoabende haben. Four times a year. Viermal im Jahr. To let you know what is happening at CEG. Wo wir euch dann wissen lassen, was gerade passiert in der CEG. And receive your communication. und wir werden dann eure Kommunikation empfangen. All feedback will be received. Und alles Feedback wird empfangen werden. But not all feedback can be implemented. Aber nicht alles kann umgewandelt, also just angewendet werden. As much as we can, but we have to be realistic. So viel wie möglich, aber wir müssen auch realistisch sein. We thank you for the dialogue. Wir danken euch für den Dialog. And we look forward to having your ideas and input. Und wir schauen nach vorne, dass wir eure Ideen bekommen und euren Dialog. A couple more things I'd like to say. Noch ein paar Dinge, die ich sagen möchte. I would like to call all of those möchte gern alle who stand rufen, behind this church die hinter dieser Gemeinde stehen, and our present leadership und der gegenwärtigen Leiterschaft. I'd like to call you to a heightened state of prayer. Ich möchte euch wirklich aufrufen, dass ihr wirklich betet. That God would bring an end to the strife in our church. Dass Gott ein Ende bringen möge in dieser Situation in der Gemeinde. Would you pray with me? Would you commit yourself to prayer? Could we just like take the next 7 weeks and just bathe ourselves in prayer? Können wir wirklich die nächsten 7 Wochen uns darauf konzentrieren, wirklich für diese Sache zu beten, alle gemeinsam? One of the things that's in my heart more than anything. Eines der Dinge, das mehr als alles andere in meinem Herzen ist, is to be part of the first awakening in Austria. Ist, dass ich Teil sein möchte einer Erweckung in Österreich, der ersten Erweckung in Österreich. I look at VCC and I think, wow, they're really growing. It's wonderful. Ich schaue mir BCC an und sehe, wie sie look at other wachsen. Churches and it's like I just want to be a part of it, you know. Und dann be sehe ich andere Gemeinden, die wachsen, und ich denke, lass uns doch einen Teil daran haben. But like I was preaching a couple months ago. Vor ein paar Monaten habe ich gepredigt. We all have to be sown into death. Dass wir alle in den Tod gesät werden müssen. And then I made the statement. Und dann habe ich Folgendes gesagt. That sent shivers down my back. Dass mir wirklich Gänsehaut über meinen Rücken. I said we all have to be sown into death. Wir alle müssen in den Tod gesät werden. As well as our church. Genauso wie auch unsere Gemeinde. And when I said that. Und als ich das gesagt habe. I said, oh my God. Habe ich gedacht, oh Gott. Oh God. Oh Gott. Well, being sown into death is being placed into a situation that only God can resolve. In den Tod gesät werden heißt, in eine Situation gebracht zu werden, die nur Gott lösen kann. And maybe God has called us all to a new level of spirituality. Und vielleicht hat Gott uns auf ein neues Level der Geistlichkeit berufen. Maybe you've been a spectator in our church. Vielleicht bist du ein Beobachter nur in unserer Gemeinde. Maybe it's time to step up and be an active part. Vielleicht ist es Zeit aufzustehen und ein aktiver Teil zu werden. Maybe your prayer life is just like nothing. Vielleicht ist dein Gebetsleben. Maybe it's time to take a little time every day and pray. Vielleicht ist es Zeit, jeden Tag eine kurze Zeit zu nehmen und zu beten. And to believe that God answers prayer. Und zu glauben, dass Gott Gebete beantwortet. He does. My second point. Der zweite Punkt. My third. I want to warn the church to beware of slander. Ich möchte die Gemeinde warnen vor übler Nachrede, sich fernzuhalten. And its intent to discredit people. Das dazu tendiert, Leute auszurichten. I would ask you to show integrity by telling people to go alone. Und ich möchte, dass ihr Integrität zeigt. To whomever has the problem. Indem ihr Leute ermutigt, dass sie alleine zu der Person gehen, mit der sie das Problem haben. As the scripture commands us to. So wie die Schrift uns sagt. And stop involving other people. Und dass wir aufhören, andere Leute zu involvieren. Could you do that for me? Könnt ihr das tun für mich? People have left the church. Leute sind weggegangen von der Gemeinde. I am so sorry. Und das tut mir wirklich leid. I have never one time ever discouraged anybody from visiting those people ever. Ich habe nicht einmal jemanden davon abgehalten oder nicht Mut zugesprochen, diese Leute zu besuchen. I think it's the most wonderful thing if we are friends with them. Ich finde, es ist schön, wenn wir mit diesen Leuten weiterhin Freunde bleiben. Why not go to their house and have dinner? Und zu ihnen gehen zum Beispiel und mit ihnen essen. So how's the church going? Yeah, it's going okay. Yeah. Geht's der Gemeinde? Yeah. Ja, gut. How are you doing? Yeah, I'm doing okay. What can I and to have friendships. Und wirkliche Freundschaften zu haben. But when it comes on the theme. Aber wenn es zum Thema kommt. Of something that happened between me and that person or someone else and that person. Wo es darum geht, dass etwas zwischen mir und der Person passiert ist oder zwischen der Person und jemand anderem. Don't go there. Dann geht dort nicht mit. Just say, hey, you know what? Sag, weißt du was? I'm here because I love you. Ich bin hier, weil ich dich mag. And I'm your friend, and I always will be your friend. Und weil ich dein Freund sein möchte. But let's not go here. Aber lass uns nicht dahin gehen. I want to pray for you. Ich möchte beten für go dich. Go and talk to that person. I'll be praying. Bitte geh und sprich selber mit dieser Person. Don't go there. Don't geht go nicht there. An diesen Ort. It's just not a good place to go. Das ist einfach kein guter and Platz. And maintain the friendship. Love these people. Und halte and diese just, Freundschaft aufrecht. I mean, we're one body, we're one kingdom. Wir sind ein Leib und ein Königreich. I would also like to caution und da möchte us ich all. Uns alle herausfordern. Mahnen. Zur Vorsicht mahnen. Be careful to not slander those who have slandered. Seid doch vorsichtig, nicht die auszurichten, die andere ausgerichtet haben. Because slander is slander. Denn jemanden ausrichten bleibt jemanden ausrichten. Let's have an attitude of prayer. Lass uns eine Einstellung des Gebets haben. Please. Bitte. It's a discipline. Das ist eine Disziplin. For some people it will be a muscle you've never exercised before. Für manche Leute wird es vielleicht ein Muskel, den ihr bis jetzt überhaupt noch nicht trainiert habt. We're kind of in a culture that we're in a very wonderful culture that's creative, right? We're like in the music capital of the world, right? The classical capital. Wir leben in der Musikhauptstadt der Welt. We have very melancholic people. Und wir haben sehr viele melancholische Leute hier. It's a melancholic culture. Eine melancholische Kultur. That is very gifted. Die sehr begabt ist. But I'm a melancholic person. Aber ich bin auch eine melancholische Person. And I know what melancholy brings. Und ich weiß, was das auch bringen kann. How easy you can slip in the negativity. Easy. Wie leicht es passiert, dass man in die Negativität abrutscht. How easy you can slip into criticism. Und wie leicht es passiert, dass man and in die Kritik we're living in that kind of a culture, und wenn man in dieser Kultur lebt, we have to be careful, please. Da muss man wirklich please. Vorsichtig sein. We gotta exercise new muscles. Da muss man wirklich diese neuen Muskeln trainieren. My next point. Mein nächster Punkt. I want to warn those who continue to slander. Ich möchte die warnen, die in der üblen Nachrede bleiben and wollen. Cause strife. Und die Trennung verursachen. I want to warn you to stop. Und ich möchte euch wirklich stop. Warnen, damit aufzuhören. Please stop. Bitte. Or we will have to ask you to leave, please. Oder wir müssen dich bitten, die Gemeinde zu verlassen. It's not a threat, it's a necessity. Das soll keine Drohung sein, das ist eine Notwendigkeit. No organization. Keine Organisation. Please. Bitte. Please. My last point. Mein letzter Punkt. I want to encourage all of us that reconciliation is still possible. Ich möchte alle von uns ermutigen, dass Wiederherstellung und Versöhnung wirklich möglich ist. Through repentance. Durch Bekennen und durch Umkehr. And forgiveness. Durch Vergebung. Not a general I'm sorry. Nicht einfach nur sagen, ja, es tut mir leid. But if you know what it is, just say this is it. If you know what the issue is, wenn du weißt, worum es wirklich geht und es wirklich adressierst und sagst, das ist es. I repent for this. Ich möchte mich genau für das Buße tun. I never want anyone to feel. Ich möchte nie jemand, dass jemand fühlen muss. That you cannot leave this church. dass du diese Gemeinde nicht verlassen kannst. I want the back doors to be as open as the front doors. Ich möchte, dass die Hintertüren genauso offen sind wie die Vordertüren. Es ist Freiheit hier. You come, you fellowship. Man kann kommen, man kann Gemeinschaft haben. You want to move on to another church, it's fine. Man kann auch zu einer anderen Gemeinde gehen, das ist okay. I never want to be a pastor that is trying to hold people. Ich möchte niemals ein Pastor sein, der versucht, seine Leute zu halten. I want people to stay because their heart's here. Ich möchte nur, dass Leute da bleiben, wenn wirklich ihr Herz hier ist. We cannot just be a community of friends. Wir können nicht einfach nur eine Gemeinschaft von Freunden sein. God wants us to be a spiritual community. Gott möchte, dass wir eine geistliche Gemeinschaft sind. And all of us have friends here. Alle von uns haben hier Freunde. Some of us have more friends than others. Manche mehr und andere weniger. That cannot be the primary reason why we exist. Und das kann aber nicht der Hauptgrund sein, warum wir als Gemeinde existieren. We are here. Wir sind hier. To be the body of Christ. Weil wir der Leib Christi sind. And to fulfill the mission of the body of Christ. Und weil wir die Mission des Leib Christi erfüllen wollen. And please just understand my makeup. Und bitte versteht einfach, how what I'm like. So wie ich bin. If you talk to any of my friends in the States, wenn ihr mit irgendwelchen Freunden von mir in Amerika sprecht, they will say, werden sie sagen, they've all said it. If one word describes you, wenn ein Wort dich beschreibt, it's the word focus. Dann ist es das Wort Fokus. When I get focused on something, I am like really focused. Wenn ich auf etwas fokussiert bin, dann bin ich wirklich darauf ausgerichtet. A strength and it's a weakness. Das ist eine Kraft, aber es ist auch eine Schwäche. If I'm working in the chapel on something like the stage, wenn ich an der Gemeinde an etwas arbeite, wie die Bühne zum Beispiel, a movie star could walk through the door and I would not even notice them. Dann könnte ein berühmter Movie Star hereinkommen und ich würde nicht sehen. Honestly. Wirklich. I get focused. I get focused. Ich bin so konzentriert auf das, was ich mache. It's got its advantages and its disadvantages. Das hat Vorteile und Nachteile. I'm trying to learn who I am in Christ. Ich versuche zu lernen, wer ich bin in Christus. I've done many things that I can't really do. Ich habe viele Dinge getan, die ich eigentlich nicht wirklich kann. I have had counseling appointments all day long. Ich habe zum Beispiel Seelsorgegespräche gehabt, tagelang. And I've hidden the clock in the pictures. Und ich habe die Uhr versteckt hinter den so Bildern. I could look at the clock damit ich auf die Uhr habe schauen people können. Realizing it. Bis die Leute das bemerkt haben, dass ich ständig auf die Uhr schaue. Because I did not have the patience to sit there anymore. Weil ich einfach nicht mehr die Geduld hatte, dort zu sitzen. And I realized that und ich habe erkannt, my counselor really is not the best anyway. Dass ich kein wirklicher Seelsorger bin. For really intense situations. Für wirklich schwierige Situationen. I pray, I give them verses. Ich kann beten, ich kann ihnen Verse geben. I try to identify my best, and it's like, kann versuchen, mich damit zu identifizieren. This is just not me. Do I have to do this? Aber ich merke, das bin nicht wirklich ich. Muss ich and das you think wirklich you machen? Have to do it, but then you realize, no. Du denkst, du musst das machen, aber dann erkennst du, dass so du es nicht machen musst. So this is just maybe something I want to throw on. Das ist nur etwas, was ich noch einwerfen wollte. I'm visionary. Ich bin ein Visionär. I get focused on something. Ich kann mich auf etwas wirklich konzentrieren. And I'm sorry. Und es tut mir leid. When that somehow is exclusive. Wenn das irgendwie exklusiv wird und andere Dinge ausschließt. Yeah, it's just. But for what I'm focused on, it's very powerful. Denn das, auf was ich gerade fokussiert bin, das hat wirklich Macht. So, I'm just asking for you to understand that. Und darum bitte ich euch einfach, dass ihr das versteht. And that you would just help me for me to understand that I need to open it up a little bit at times. Und dass ihr versteht, dass ich Zeit brauche, um das zu lernen, um mich zu öffnen. I want to lift my constraints. Ich möchte constraints, what hinders me. Ich möchte meine Beschränkungen aufheben. This was one of the topics that was in Hillsong at the last conference. Das ist eines der Themen, um die es gegangen ist in der Hillsong-Konferenz. The church will never go beyond the pastor's constraint. Dass die Gemeinde nie über die Fähigkeiten des Pastors hinausgehen wird. And I want to lift these constraints. Und ich möchte einfach darüber hinausgehen. So you can pray for me. So bitte betet für mich. What time is it? What I wanted to do right now. Was ich jetzt tun wollte. And I don't know if it actually still fits, but. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch passt. Where is this? Where is the rest of that? Where's Romans 8? It's not here. Oh, you have it. Oh, yeah, here it is. I just wanted to read. Ich möchte was vorlesen. Romans chapter 8. Aus Römer 8. It's such a fantastic chapter. And I would just like you to just sit back. Maybe you want to stand for a moment, just move and then sit back down. Would you like to do that? Und vielleicht wollt ihr mal kurz aufstehen und euch ein bisschen bewegen und euch dann wieder hinsetzen. Anybody have a German Bible? Hat jemand eine deutsche Bibel? Did anybody bring a Bible today? Okay, Eric's got one. Alright, we'll kind of move quickly on this. We'll go verse for verse. We need English and German, right? Wir brauchen Englisch und Deutsch. Or should we just do German? Alright. Okay, just Father, bless your word to our hearts. We Vater, pray. Bitte segne dein Wort in unseren Herzen. Das beten in wir. Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. And because you belong to him, the power of the living, the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde. The law of Moses was unable to save us because of the weakness of our sinful nature. So God did what the law could not do. He sent his own son in a body like the bodies we sinners have. And in that body, God declared an end to sin's control over us by giving his son as a sacrifice for our sins. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. He did this so that the just requirement of the law would be fully satisfied for us, who no longer follow after our sinful nature, but instead follow the Spirit. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was Vers 4, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things. But those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Those who are dominated, I forgot where I was now. I just read that, right? Six. So letting your sinful nature control your mind leads to death. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. For the sinful nature is always hostile to God. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott. It never did obey God's laws, and it never will. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann es auch nicht. That's why those who are still under the control of the sinful nature can never please God. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. But you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit. If you have the Spirit of God living in you, and remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. And Christ lives within you. So even though your body will die because of sin, the Spirit gives you life because you have been made right with God. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Therefore, dear brothers and sisters, you have no obligation to do what your sinful nature urges you to do. So sind wir nun Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. For if you live by its dictates, you will die. But if through the power of the Spirit you put to death the deeds of your sinful nature, you will live. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. For all who are led by the Spirit of God are the children of God. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. For you have not received the Spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him Abba, Father. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. For His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. And since we are His children, we are His heirs. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. And if we are to share His glory, we must also share His suffering. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal in us later. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. For all creation is waiting eagerly for the future day when God will reveal who His children really are. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Against its will, all creation was subjected to God's curse, but with eager hope, the creation looks forward to the day when it will join God's children in glorious freedom from death and decay. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. For we know that all creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis and jetzt. We believers all groan, even though we have the Holy Spirit within us as a foretaste of the future glory, for we long for our bodies to be released from sin and suffering. We too wait with eager hope for the day when God will give us all full rights as adopted children, including new bodies he has promised us. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. We were given this hope when we were saved. If we already have something, we don't need to hope for it. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. But if we look forward to something we don't yet have, we must wait patiently and confidently. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. The Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. And the Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying, for the Spirit pleads for us believers in harmony with God's own will. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. For God knew his people in advance, and he chose them to become like his son, so that his son would be the firstborn among many brothers and sisters. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. And having chosen them, he called them to come to him. And having called them, he gave them right standing with himself. And having given them right standing, he gave them his glory. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. What shall we say about such wonderful things as these? If God is for us, who can ever be against us? Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Since he did not spare even his own son, but gave him up for us all, won't he also give us everything else? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Who dares accuse us, whom God has chosen for his own? No one, for God himself has given us right standing with himself. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Who then will condemn us? No one, for Christ Jesus died for us and was raised to life for us and is sitting in the place of honor at God's right hand pleading for us. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben ist, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Can anything separate us from Christ's love? Does it mean he no longer loves us if we have trouble or calamity or are persecuted or hungry or destitute or in danger or threatened with death? Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? As the scripture says, for your sake we are killed every day, we are being slaughtered like sheep. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. No, despite all things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Aber in diesem allen überwinden wir mehr. Sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. And I am convinced that nothing can separate us from God's love. Neither death, nor life, nor angels, nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. No power in the sky above or in the earth below, indeed nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Jesus Christ our Lord. Amen. Weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We love you and wir lieben dich. What a life you've brought us to. Welches Leben hast du uns gebracht? And this life on earth is just a vapor. Dieses Leben auf der Erde ist nur ein Hauch. Soon we'll be seeing you face to face. Und bald werden wir dich sehen von Angesicht and zu Angesicht. This life has its challenges. Und trotzdem hat dieses Leben seine Herausforderungen. But you said to be of courage. Aber du hast gesagt, seid guten Mutes. You've overcome the world. Ich habe die Welt überwunden. Father, we commit everything we've talked about today and Tuesday to you. Vater, wir wollen alles, worüber wir heute und am Dienstag gesprochen haben, dir hinlegen. We lay our lives before you. Wir legen unser Leben vor dich hin. Our hearts. Unsere Herzen. Speak to us individually. Sprich zu jedem Einzelnen individuell. Show us how we can be better people. Zeig uns, wie wir bessere Leute sein können. How we can be better disciples. Wie wir bessere Jünger sein können. By your grace. Durch deine Gnade. How we can be filled with your love. Wie können wir gefüllt sein mit deiner Liebe? More and more. Immer mehr. How we can know your joy and peace. Wie können wir deine Freude und deinen Frieden kennen and your presence. Und deine Gegenwart? Lord, I pray, Herr, ich bitte, have your will with our church. Dein Wille geschehe in unserer Gemeinde. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.